will go through also, as we always do it, according to that of Wednesday. We go through Sunday's message again. And then there are a lot of few things that the Lord also adds to today's own. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. Okay. Today is not Sunday. Amen. Praise the Lord. Our message today is the continuation of our faith kingdom. Unsere heutige Botschaft ist die Fortsetzung von unserem Königreich des Glaubens. Le message d'aujourd'hui, c'est la continuation de la foi. Faith kingdom. Le royaume de la foi. Our kingdom is faith kingdom. Unser Königreich ist ein Königreich des Glaubens. Notre royaume, c'est un royaume de la foi. It's not fair that God is going to do it. Es ist nicht der Glaube, dass der Herr es tun wird. It's faith. Okay, danke. C'est pas la foi que Dieu va le faire. It is faith on his finished work. Es ist der Glaube an sein vollkommenes Werk. Mais c'est la foi à son œuvre accomplie. That finished work is lacking in churches today. Und dieses fertige Werk von Christus fehlt in den heutigen Gemeinden. Et cette œuvre, ça manque dans les églises aujourd'hui. Depending on the finished work of Christ Jesus. Dass man sich auf das fertige Werk von Christus verlässt. On dépend à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Understanding our faith kingdom. That is what the Lord wants us to do. He wants us to understand our faith kingdom. Der Herr möchte, dass wir dieses Königreich des Glaubens richtig verstehen. Et Dieu veut qu'on comprenne le royaume de la foi. And also before we continue from where we stopped last Sunday, not this Sunday, but last Sunday, we will quickly go through this very place as we did on Sunday. Amen. That our faith is knowing and choosing Christ alone. Und wir werden uns vorher noch eine Stelle anschauen in Bezug darauf, dass unser Glaube darin besteht, dass wir den Herrn, den wahrhaftigen Herrn, kennen. Und verstehen. Et on va aussi parler du sujet que notre foi dépend du fait qu'on choisit le Christ. Our choice matters a lot once it comes to the kingdom of heaven. Und die Wahl, die wir treffen, spielt eine große Rolle, wenn es ums Königreich Gottes geht. Et oui, les choix qu'on prend, les choix qu'on prend sont, oui, c'est très important pour nous. Because the kingdom of heaven is a kingdom of choice. Weil das Königreich Gottes ein Königreich der Wahl ist. Parce que le royaume des cieux est le royaume du choix. Amen. Amen. And because in everything here on earth, you either choose Christ or you choose Satan. Denn auf alles in Bezug auf diese Erde wählst du oder entscheidest du dich entweder für Christus oder für den Satan. Parce que ici sur terre, tu choisis soit le diable ou Dieu. Amen. Mm-hmm. But you know, there is no in between. It's either Christ or Satan. Es ist entweder Christus oder ein Satan. Es gibt keine Zwischenstation. Tu peux pas choisir deux choses. Il y a soit le diable ou le Christ. Once it comes to the finished work of Christ, the kingdom of heaven, our faith comes from inside us. Sobald es um das Königreich Gottes geht und um das fertige Werk von Christus, dann kommt der Glaube von innen von uns. Donc, dès qu'il s'agit du royaume des cieux, notre foi, ça vient de l'intérieur. It is reminding ourselves of who we are. Und es geht darum, dass wir uns daran erinnern, wer wir wahrhaftig sind. Et on doit se rappeler de notre identité. Never forget the finished work of Christ Jesus. Dass wir niemals das fertige Werk von Christus vergessen. Et on doit jamais oublier l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Never forget he is the doer, but not you. Und dass wir nicht vergessen, dass er der Macher und Vollender von allem ist und nicht wir. Et on doit jamais oublier que c'est lui la personne qui fait, qui accomplit tout et pas nous. And how to choose Christ. Und wie wählen wir Christus? Et comment on choisit le Christ? It is reminding ourselves of him. Indem wir uns an ihn erinnern. On le fait quand on se rappelle de lui. Of him that is in us. Er, der in uns ist. Lui qui est en nous. How to choose Christ Jesus. Wie wählen wir Christus? It's how you teach, you reminding yourself of his finished work. Indem du dich selbst an das fertige Werk von Christus erinnerst. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. Don't allow anything to make you to forget the finished work of Christ Jesus for you. Lass nicht zu, dass dich irgendetwas das fertige Werk von Christus vergessen lässt. In dem Fall mit Backe quelque chose te pousse à oublier l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour toi. It's part of it is our salvation. Let me say it that way. Denn es ist unsere Errettung. Parce que c'est notre salut. Our salvation is knowing Christ the Lord. Unsere Errettung ist den Herrn zu kennen. Notre salut est qu'on connaît Jésus-Christ. And choosing him in all things. Und uns in allem für ihn zu entscheiden. Et qu'on lui choisit en tout. Amen. And not just praying the prayer of salvation. Die Errettung ist nicht nur das Errettungsgebet zu beten. Il ne s'agit pas seulement de faire la prière du salut. Amen. Amen. That's why you can see many pray the prayer of salvation, but we are at day today. Deswegen sehen wir auch, dass viele Leute dieses Errettungsgebet gebetet haben. Aber wo sind diese Leute heute? C'est ça pourquoi on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié ou qui ont fait la prière du salut, mais où ils sont aujourd'hui? Amen. Salvation is not just praying the prayer of salvation. Die Errettung besteht nicht nur darin, das Errettungsgebet zu beten. Et le salut est pas seulement qu'on prie la prière du salut. Amen. That's why you can see a lot, even in this ministry. A lot prayed the prayer of salvation. But we are at day today. Und deswegen kann man auch überall sehen, und auch hier in dieser Gemeinde, dass viele Menschen dieses Gebet gebetet haben. Aber wo sind diese Menschen heute? Et même dans cette église, on peut voir combien de gens ont prié à la prière du salut, mais où sont-ils aujourd'hui? Just like Jesus said in Luke 17. Let's go to Luke 17, please. Lisez Lucas 17. On va lire Luc 17. From 12 to 19. Lucas 17, verse 12 to 19. Verset 12 à 19. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Verse 13. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Verse 14. Amen. Amen. And when he saw them, he said unto them, go show yourself unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. That was just the prayer. Go and show yourself unto the priest. Und wir sehen hier in Vers 14 das Gebet von Jesus. Geht hin und zeigt euch den Priester. Et dans verset 14, on peut voir la prière de Jésus-Christ. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Are you getting it? Just in over, man and religion, they will not call this prayer. Und der Mensch und die Religion, die würden diese Zeile nicht als Gebet bezeichnen. Mais pour l'homme et la religion, ce n'est pas une prière. Christ's word, any word from him is spirit and life. Aber jedes Wort von Christus ist Geist und Leben. Man doit savoir que chaque prière ou bien chaque mot de Christ. I hope you get it. You know, just look at it. Go show yourself unto the priest. That was all. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. I hope you are getting something here. Verse 17. And Jesus answered, said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Do you know how many people have prayed the prayer of salvation here? Mm. Where are they today? Where are the 9? Mm. Are you getting it? Mm. Und genauso wie sich Jesus hier fragt, wo sind denn die anderen 9, die rein geworden sind? Genauso fragen wir uns, wo sind die anderen Leute, die hier das Errettungsgebet in dieser Gemeinde vorher gebetet haben? Et la même façon comment Jésus-Christ se demande la question dans verset 16 et 17. C'est la même chose qu'au moment si je demande la question. Beaucoup de gens ont été sauvés ici, mais où sont-ils aujourd'hui? You know, here we help you to know that, you know, Christ's word is what heals us. It's our healer, not prayer. His message is our healer. Und diese Geschichte zeigt uns, dass das Wort von Christus unsere Heilung ist, dass seine Botschaft unsere Heilung ist und nicht Gebet allein. Et ici, ça nous montre que la parole du Christ, le message, la vérité, c'est notre guérison et pas la prière. His word was enough for that man to, for them to be healed. Do you get it here? Denn sein Wort war genug, um ihn zu heilen. Et ça montre ici que la parole du Christ, ça, c'était suffisant pour les gens, pour que les gens soient sauvés. Amen. On Sunday, we will talk about prayer is not... It's not the true victory. Und am Sonntag werden wir auch dazu sprechen, dass Gebet nicht der wahrhaftige Erfolg ist. Mm-hmm. Et dimanche, moi aussi, parler sur la prière et pas la vraie victoire. Amen. Fasting and prayer is not the true victory. Fasten und Gebet sind nicht der wahrhaftige Erfolg. La prière ou bien le jeûne sind pas la vraie sont pas les vraies la vraie victoire. Jesus told us what the true victory is. Jesus hat uns offenbart, was der wahrhaftige Erfolg ist. Mais Jésus-Christ nous a montré la chose qui est la vraie victoire. He said, knowing the truth, knowing Him is the true victory. Und zwar die Wahrheit zu erkennen, ihn zu erkennen, das ist der wahrhaftige Erfolg. Et connaître Jésus-Christ, c'est ça la victoire. Be one with the message. Eins zu sein mit seiner Botschaft. Être un avec le message. That is the true victory. Das ist der wahrhaftige Erfolg. C'est ça. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 19. And he said unto him, arise, go your way. Your faith have made thee whole. Your faith. That faith, though it's coming from me, but it's now yours. Have made thee whole. In Vers 19 sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Obwohl der Glaube von mir kam, ist dein Glaube es gewesen, der dich gerettet hat. Und Vers 19, Jésus-Christ dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc ça montre que bien que la guérison venue de Jésus-Christ, la foi de cette personne est aussi très importante. Amen. Amen. Through that faith, you are one with me. Et durch diesen Glauben bist du eins mit mir. À travers cette foi, tu es un avec moi. Praise the Lord. Amen. Faith kingdom is knowing Christ the Lord. Das Königreich des Glaubens bedeutet, Christus den Herrn zu kennen. Et le royaume de la foi, ça signifie de connaître Jésus-Christ. And choosing Him. Und sich für ihn zu entscheiden. Et de lui choisir. Amen. It is not just about God, but about Christ Jesus, His finished work. Es geht nicht nur Gott, sondern es geht Christus Jesus und sein vollkommenes Werk. Il ne s'agit pas seulement de Dieu, mais de Jésus-Christ et son œuvre accomplie. Amen. Amen. And that is our finished work. Und das ist auch unser fertiges Werk. Et c'est ça notre c'est l'œuvre accomplie. And that is our salvation. Und das ist unsere Errettung. Et c'est ça aussi notre salut. In John 3:16. In Johannes 3:16. And if you add it to John 17:3. Und wenn wir Johannes 3:16 mit Johannes 17:3 verknüpfen. Si on ajoute Jean 16 avec Jean 17, verset 3. There you will know that salvation is knowing Christ Jesus. Dann wird dir klar, dass die Errettung Jesus Christus zu erkennen bedeutet. Là, on va comprendre que le salut, ça signifie connaître Jésus Christ. And not just praying the prayer of salvation. Und nicht nur das Errettungsgebet zu beten. Et pas seulement de faire la prière du salut. And Deuteronomy 30 also. Und auch in 5. Mose 30. Et même Deuteronome 30. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where he said, you must choose me. Wo drin steht, dass man sich für ihn entscheiden soll. Wo in einem Krieg und du hast choisir Jesus Christ. He said, until you choose me, and continue choosing me, daily, you are not safe. Denn der Herr sagt, erst wenn du dich für mich entschieden hast und dich täglich für mich entscheidest, dann wirst du erst errettet. Parce que Dieu nous dit que seulement quand tu me choisis chaque jour, c'est là où tu es sauvé. Amen. Amen. You must know Him all the time. Denn du musst ihn ständig kennen. Parce que tu dois le connaître tout. Reminding how to know Him is reminding yourself of His finished work. Und die Art und Weise, wie du ihn kennst, ist, indem du dich an sein fertiges Werk erinnerst. Et la façon comment tu le connais, c'est quand tu te rappelles de son œuvre accomplie. Amen. Amen. His finished work is how he loves you. Sein fertiges Werk ist seine Art und Weise, wie er dich liebt. Parce que son œuvre accomplie, c'est la façon comment il t'aime. Praise the Lord. Alleluia. Again, until you choose him, and continue to choose him daily, you are not truly saved. Mm. Solange du dich nicht für ihn entscheidest und nicht jeden Tag für ihn entscheidest, bist du nicht errettet. Tant que tu ne choisis pas Jésus-Christ tous les jours, tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. It means salvation is daily. It's a daily choice. Und das bedeutet, dass die Errettung eine tägliche Entscheidung ist. Das impliziert, dass das Salut est tous les jours. Amen. Amen. It, you must continue to choose Christ alone. Du musst dich dafür entscheiden, Christus allein zu wählen. Das impliziert, dass du dich dafür entscheidest, choisir Jésus-Christ tous les jours. If not, you will not have his life. Denn wenn nicht, dann hast du sein Leben nicht. Sinon, tu vas pas avoir sa vie. You remember when he was here. Als noch hier auf Erden war, quand il était ici sur terre, his mind, his words, everything, all about him was all about his father. Ging seine Wege und seine Gedanken gingen nur um seinen Vater. Tous ses pensées, ses paroles, ses chemins étaient basés sur son père. Are you getting it? Yeah, you know, anytime he speaks, it's always it's his father, his father, his father. So also, he wanted to be him for us today, himself. As Christ Jesus. Jedes Mal, wenn er sprach, ging es nur um seinen Vater, Und genau so sollen wir leben. Dass alles, was uns betrifft, dass es uns nur um Jesus Christus allein geht. Et toujours quand Jésus-Christ parlait, il s'agissait seulement de son Père. Et c'est de la même façon comment il veut aussi que quand nous on parle, il s'agissait seulement de Jésus-Christ pour nous. Amen. Choosing Christ and not choosing religion. Sich für Christus zu entscheiden und nicht für Religion. Quand choisit Jésus-Christ, c'est pas la religion. And not just also choosing God. Und auch nicht sich nur um Gott für Gott zu entscheiden, sondern pas, für Christus. Et pas qu'on choisit seulement Dieu, mais surtout Jésus-Christ. You don't choose God. You don't choose Christ without choosing His finished work. Denn du wählst nicht Christus, ohne auch gleichzeitig sein vollkommenes Werk zu wählen. Parce que tu ne peux pas choisir le Christ sans choisir son œuvre accomplie. Once you are choosing Christ, always remember his finished work. Sobald du dich für Christus entscheidest, dann erinnere dich an sein fertiges Werk. Toujours quand tu choisis Jésus-Christ, rappelle-toi à son œuvre accomplie. And his daily. Und tu dies jeden Tag. Et tu vas le faire tous les jours. Every day we take decision. Denn jeden Tag musst du eine Entscheidung treffen. Parce que tous les jours on prend des décisions. All the time we think. Jedes Mal denken wir nach. Oui, chaque fois on pense. All the time people are worried. Jedes Mal macht man sich Sorgen. Tout le temps on a des soucis. All the time we meditate. Jedes Mal sinnt man über etwas nach. Et tous les jours on pense de quelque chose. But on what? Aber wonach? Mais de quoi? Let it be Christ Jesus, his finished work alone. Lass zu, dass es Christus Jesus ist und sein vollkommenes Werk allein. Permet que ce soit seulement Jésus-Christ et son œuvre accomplie. We were in Luke 9 on Sunday. Please, let's go to Luke 9. Am Sonntag haben wir Lukas 9 gelesen und wir lesen jetzt noch einmal Lukas 9. On a lu Luke 9. Verse 23. And he said to them, "Oh, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me every day. Not just once, it's over. Every day. Er nehme sein Kreuz täglich auf sich. Es ist keine einmalige Sache und dann ist es vorbei, sondern täglich, jeden Tag. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est chaque jour et pas seulement une fois. Here he was even talking about his disciples, not even sons. Und hier sprach er darum, dass es darum geht, ein Jünger zu sein, nicht mal ein Sohn. Et puis ici, il avait même adressé les disciples et pas les fils. For sons, it's even more serious. Denn für die Söhne ist es sogar noch viel strenger. Même pour les fils, c'est même plus sérieux. For sons, it means every, you know, minute, second, let it be Christ Jesus. Denn für Söhne bedeutet es jede Sekunde, jede Millisekunde, dass man sich für Christus stimmig entscheidet. Mais pour les fils, ça signifie que chaque minute, chaque seconde. Amen. Tu dois choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Because it is either him or Satan. Denn es ist entweder der Christus oder der Satan. Parce que soit c'est le Christ ou le diable. Amen. Amen. No to him is automatically yes to Satan. Nein zu Christus bedeutet automatisch ja zum Satan. Quand tu dis non à Jésus-Christ, c'est automatiquement oui au diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. No natural man can choose Christ. Kein natürlicher Mensch kann sich für Christus entscheiden. Aucun homme naturel peut choisir Jésus-Christ. And that's why he says, I choose you. Und deswegen hat er gesagt, ich habe mich für ihn entschieden. Pourquoi il a dit qu'il nous a choisi. Because no man can choose Christ Jesus without him himself alone. Denn niemand kann sich John 15, für Christus entscheiden ohne seine Hilfe, ohne ihn selbst. Parce que personne peut choisir Jésus-Christ sans l'aide de Jésus-Christ. Amen. Amen. If I'm saying about natural man, if I say natural man, I'm also talking about the spiritual world of Satan. Those that are in the spiritual world of Satan. They are also the natural people. They are all the same. Amen. No natural man can choose Christ Jesus. Kein natürlicher Mensch kann sich für Christus entscheiden. Wenn ich von natürlichen Menschen spreche, dann meine ich auch die Leute, die in der geistlichen Welt von Satan unterwegs sind. Aucun homme naturel peut choisir Jésus-Christ. Et quand je parle de l'homme naturel, je parle aussi des gens qui sont des satanistes parce qu'ils sont tout un. In John 15, verse 16. Wir lesen Johannes 15, Vers 16. Und wir lesen Jean 15, Vers 16. Please go there. 16. Vers 16. He said, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it. Praise the Lord. Alleluia. You have not chosen me. I choose you. Amen. Said Jesus. Amen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Amen. Jesus hier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est ça ce que Jésus-Christ nous dit. Because without him, we cannot choose him. Denn ohne ihn können wir uns erst gar nicht für ihn entscheiden. Parce que sans lui, on ne peut pas choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. In Revelation 3, verse 20, he said he stands at the door knocking. In Offenbarung 3, Vers 20, lesen wir, dass er vor unserer Tür steht und klopft. Et dans Apocalypse 3, verset 20, il nous dit qu'il est devant la porte et qu'il frappe. Amen. Amen. Christ is knocking, Satan is also knocking. Christus klopft an deiner Tür, aber auch der Satan klopft an deiner Tür. Le Christ, il frappe à ta porte, mais le diable le fait aussi. Revelation 3, verse 20, please. Wir lesen Offenbarung 3, Vers 20. On va lire Apocalypse 3, verset 20. He said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He stands at the door knocking. And without him knocking, we cannot open. Er steht vor der Tür und klopft, und ohne sein Klopfen können wir die Tür überhaupt gar nicht öffnen. Et dans verset 20, il nous dit qu'il se tient à la porte, et sans sa frappe, on ne peut pas aussi ouvrir la porte. Until we hear somebody knocking, we don't open the door. Denn solange jemand klopft, würden wir auch die Tür nicht öffnen. Are you getting it? Are you getting it? Mm-hmm. You know, how did he call you? He stands at the door. He's knocking and knocking and knocking. Denn wie hat er dich gerufen? Wie hat er dich auserwählt? Er steht vor deiner Tür und klopft an und klopft an. Et je te demande comment il t'a choisi. Il le fait quand il frappe à ta porte. He's knocking at every door today. Und heute klopft er an jede Tür von jedem Menschen. Et aujourd'hui, il frappe à chaque porte. Amen. Amen. You know that we are saved does not mean it's no longer knocking. He's still knocking. Und dass wir errettet sind, bedeutet nicht, dass er aufgehört hat zu klopfen. Er klopft nach wie vor an unserer Tür. Et seulement parce que nous sommes sauvés, c'est une fille qui ne frappe pas à nos portes jusqu'à aujourd'hui. Because every day, every minute, every second, you are going to be taking decision. Denn jede Minute, jede Sekunde wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Parce que chaque minute et chaque seconde, tu vas prendre une décision. You must choose him to choose for you, so that he can choose for you. Du musst dich für ihn entscheiden, damit er. You must choose him so that he can choose for you. Okay, du musst dich für ihn entscheiden, so dass er für dich Entscheidungen treffen kann. Toi, tu dois choisir le Christ pour que le Christ puisse choisir pour toi. Are you getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Until somebody knock, you will not go to the door to open. Solange niemand klopft, würde ich nicht zur Tür gehen und sie aufmachen. Jusqu'à ce que quelqu'un frappe à ta porte, tu vas pas aller à ta porte pour ouvrir. And that knocking is calling you. Und dieses Klopfen ruft dich zur Tür. Et cette frappe, ou bien le fait qu'il frappe à ta porte, et le fait qu'il frappe à ta porte, ça signifie qu'il t'appelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is your choice to open. For whoever knock at your door. Es ist deine Entscheidung, wem du die Tür öffnest, wer vor deiner Tür klopft. C'est ta décision d'ouvrir la porte à la personne qui frappe à ta porte. Let us always open for Christ Jesus. Lass uns immer die Tür für Christus alleine öffnen. Und du hast seulement ouvrir la porte à Jésus-Christ. Choose him always. Entscheide dich immer für ihn. So that he can help you to choose. You know, in Luke 10, let's go to Luke 10, please. We're not there very well, but let us still go there. Et on va lire verset Luc 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. We should know what it is to open for Christ Jesus. Und sollte klar sein, was es bedeutet, die Tür für Christus zu öffnen. Et on doit connaître la signification d'ouvrir la porte pour Jésus-Christ. We have to know that. To choose him so that he can choose for us what it is. Und uns sollte klar sein, was es bedeutet, sich für ihn zu entscheiden, so dass wir Entscheidungen treffen können durch ihn. Et on doit connaître la signification de choisir Jésus-Christ pour qu'il prenne des décisions pour nous. That is our miracle today. Das ist unser heutiges Wunder. Et c'est ça notre miracle aujourd'hui. And that is our signs and wonders today. Und das sind heute unsere Zeichen und Wunder. Et c'est ça nos miracles aujourd'hui. What no man can we call signs and wonders. Das, was niemand als Zeichen oder Wunder bezeichnen würde. Ce que l'homme ne peut jamais appeler signe et miracle. What they will never call miracle. Das, was sie niemals als Wunder sehen würde. Ce que l'homme ne peut jamais voir comme miracle. Amen. Amen. Remember in Luke 10 from verse 17 to 20, when he sent the 70s. In Lukas 10, Vers 17, sehen wir, dass die 70 ausgesandt hatte. Et dans Luc 10, verset 17, on peut voir comment il a envoyé les 70. Amen. Amen. Let's go there and read it again, please. Praise the Lord. Hallelujah. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. You know, man will know that this is a miracle. Und wenn der Mensch hier Vers 17 liest, dann sieht dass die Tatsache, dass Dämonen einem untertan sind, dass das ein Wunder ist. Et oui, pour l'homme, on peut voir que si les démons se sont soumis, c'est toujours un miracle pour les gens. And religious people will say, praise the Lord, and be so happy. Und die religiösen Menschen würden den Herrn für diesen Fakt preisen und werden sehr glücklich. Et les gens religieux vont même louer l'Éternel pour cette situation. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. All these are what they call miracles. Und auch in Vers 19 lesen wir all die ganzen Dinge, die der Mensch als Wunder bezeichnen würde. Et même dans verset 19, on peut voir ce que la religion appelle les miracles. In verse 20, he said, notwithstanding this, rejoice not. They should not, you know, are you getting a place? Amen. Amen. That the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. What they cannot see, what they cannot notice, what they will never call miracle. Und Jesus sagt, dass nicht das die Freude sein sollte, was die Leute sehen, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen, was der Mensch nicht sehen kann. Das ist der, das wahre Wunder. Et Jésus Christ nous dit qu'on ne doit pas se réjouir parce qu'on peut voir des choses, mais on doit se réjouir sur des choses que l'homme ne peut pas voir avec ses cinq sens. Amen. He said that it is the miracle that no natural man can see. That is our miracle. Denn Jesus sagt, das wahrhaftige Wunder ist das, was der natürliche Mensch mit seinen bloßen Augen nicht sehen kann. Donc le Christ nous dit qu'il s'agit de choses qu'on ne peut pas voir avec ses cinq sens. Donc c'est ça, les vrais miracles. It takes Christ Jesus to see this as miracle. Und es erfordert Christus Jesus, um das als Wunder überhaupt sehen zu können. Et tu as besoin de Jésus-Christ pour le voir comme miracle. It takes the truth to see this, knowing the truth and understanding the truth, to see this as the only true miracle. Es erfordert die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit anzunehmen, um das überhaupt als Wunder zu betrachten. Amen. Tu as besoin du Christ pour le voir comme miracle. It takes the truth to become your light, to see this as your miracle. Und für sowas muss die Wahrheit, das dein Licht sein, damit du das als Wunder sehen kannst. Et en pouvoir cette chose comme miracle, tu as besoin de la vérité comme ta lumière. So also is our miracles today. Und genauso sind es unsere heutigen Wunder. Et c'est la même chose avec nos miracles. We are able to choose him. Wir sind in der Lage, uns für ihn zu entscheiden. Nous sommes capables à choisir. In all things. In allen Sachen. En tout. Amen. We are able to choose him in spite of the pain. Und wir entscheiden uns für ihn unabhängig vom Schmerz. Et nous on choisit le Christ malgré nos douleurs. We are able to choose in spite of how people are fighting us, how they hate us. Wir entscheiden uns für Christus, egal wie sehr uns die Leute bekämpfen oder uns hassen. Et on choisit le Christ malgré la façon comment les gens nous combattent. Are you getting it? We are able to choose him in spite of the name they called us. Und wir sind in der Lage, uns dennoch für ihn zu entscheiden, auch wenn sie uns mit irgendwelchen Namen bezeichnen. Et nous sommes capables à choisir le Christ malgré leur moquerie. That is the true miracle. Das ist das wahrhaftige Wunder. Ça c'est le vrai miracle. It takes him to choose him. Und es erfordert Christus selbst, um sich für ihn zu entscheiden. Donc tu as besoin de Jésus-Christ lui-même pour choisir le Christ. Amen. Amen. That we are able to say yes, Lord, to him alone. To him alone. That he is the only father, the only mother, the only everything for us. That is the true miracle. Dass wir uns allein für ihn entscheiden können. Sorry. Dass wir uns allein für ihn entscheiden und sehen, dass er allein unsere wahrhaftige Mutter, unser wahrhaftiger Vater ist. Das ist das wahrhaftige Wunder. Et le fait qu'on voit Jésus-Christ comme notre mère, comme notre père, notre mari, notre tout, c'est ça le vrai miracle que personne ne peut voir. Amen. Amen. We are living the miraculous life of Christ Jesus. Wir leben dieses wunderhafte Leben von Christus Jesus. Et nous, on vit la... La vie merveilleuse de Jésus-Christ. Where he is the only family that we have. Wo die einzige Familie ist, die uns geblieben ist. Und lui, il est la seule famille qui nous reste. The only husband, the only wife, the only children. Der einzige Ehemann, die einzige Frau, die einzigen Kinder, die wir haben und die wir brauchen. Le seul mari, la seule femme, les seuls enfants que nous avons. Amen. Amen. The same miracle, the same miraculous life he was living when he was here in Matthew 12. Und auch hat ein wunderbares Leben gelebt, als hier war. In Matthäus 12 können wir es auch sehen. Et ça me rappelle aussi à à la vie merveilleuse de Jésus-Christ qui vivait aussi ici sur terre. Amen. How he said no to the natural family. And say no to the only true father. That these are the only ones that are my family. That is the miraculous life. Amen. That you, that we are living today. Wie er in Matthäus 12 in der Lage war, Nein zu sagen zu seiner natürlichen Familie und seine, sein Vater als seine einzig wahrhaftige Mutter und die Familie von Christus, die Familie vom Königreich Gottes als seine einzige Familie gesehen hat. Das ist das wahrhaftige Wunder gewesen. Et dans Matthieu 12, on peut voir comment elle a été capable à choisir et voir les enfants de Dieu, les enfants du royaume de Dieu comme sa propre famille. Amen. Yeah. It's not just praying the prayer of salvation. Es geht nicht nur darum, das Rettungsgebet zu beten. Il ne s'agit pas seulement de faire la prière du salut. He is the only family. Er ist die einzige. Choosing him as the only family. It's a big deal. Sich für ihn zu entscheiden als deine einzige wahrhaftige Familie ist eine große Sache. Donc le fait que tu choisis Jésus-Christ comme ta seule famille, c'est une grande chose. And that is the only true miracle. Und das ist das einzige wahrhaftige Wunder. Et ça c'est le seul miracle. In Mark 10, Peter said, "We left all and chose you." In Markus 10 gesagt, wir haben alles verlassen uns für dich entschieden. Et dans Marc 10, Jésus-Christ, Pierre nous dit qu'il a tout quitté et il a choisi Jésus-Christ. We left all and chose to open for you. Wir haben alles verlassen und haben uns dafür entschieden, unsere Herzen für dich zu öffnen. Nous avons tout quitté et choisi d'ouvrir nos cœurs pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It is not just leaving all. You know, some people will just leave all, but they still choose themselves. Und es geht nicht nur darum, Dinge zu Are you getting it? Viele Leute verlassen Dinge, aber entscheiden sich dennoch für sich selbst. Et il ne s'agit pas seulement du fait de choisir de tout quitter, mais il ne s'agit pas seulement de tout quitter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent des choses, mais ils choisissent eux-mêmes. Are you getting it? Have you noticed it? Some people, they just say they left all the family. They left everything, but they are still choosing themselves. We are not talking about that. We are talking about choosing Christ Jesus. Hello. Denn es gibt genug Leute, die ihre Familien verlassen, ihre Freunde verlassen, ihr Leben hinter sich lassen und sich dann diese Dinge verlassen, um sich für sich selbst zu entscheiden, für ihren eigenen Weg zu entscheiden. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, diese Dinge zu verlassen, für Jesus Christus, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Et il y a beaucoup de gens qui quittent leur famille, qui laissent beaucoup de choses derrière eux, mais c'est seulement pour qu'ils puissent choisir leur propre chemin, leur propre soi, et c'est pas pour Jésus Christ. Praise the Lord. In Luke 9, we are seeing Luke 9, the verse 24, please. Look at verse 24. Wir lesen Lukas 9, Vers 24. On va lire Luke 9, Vers 24. It says, for whosoever will save his life shall lose it. You know, people leave everything, but they are still after their own life. Yeah. They are still occupied, but, you know, they are occupied of themselves. Und diese Menschen, die sind so voll von sich selbst, dass sie am letztendlich ihr Leben dennoch verlieren werden. Et il y a beaucoup de gens qui quittent tout, mais ils sont toujours remplis de leur soi. Amen. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. So also in Luke 14, verse 26. Let's go to Luke 14, verse 26. Und das, was wir in Lukas 9 gelesen haben, das lesen wir auch in Lukas 14. Da gehen wir immer hin. Vers 26. Et on va lire maintenant Luke 14, verset 26. He said, if any man come to me, I hate not his father, a mother and wife. Praise the Lord. Amen. Amen. And children and brethren. A sister, yea, and his own life. Are you getting it? Mm-hmm. You know, people can, they can hate their father. They can hate their mother. They can hate their wife. They can hate their children. They can hate brethren, sisters. But they love their life. They after their life. Mm-hmm. Are you getting it? Jesus is saying here, including your life. Und Und wir lesen hier, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und es gibt viele Leute, denen es einfach fällt, seinen Vater hinter sich zu lassen, seine Mutter hinter sich zu lassen, Frau und Kinder hinter sich zu lassen. Aber Jesus sagt, spricht auch hier von deinem eigenen Leben. Und dieses eigene Leben ist das, woran sie noch festhalten. Aber auch das musst du für Christus aufgeben. Donc verset 26, Jésus-Christ nous dit ici que quand vient à moi, il n'haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et il y a beaucoup de gens qui sont capables à quitter leur père, leur mère, leurs enfants, mais ne sont pas capables à quitter leur propre vie. Hate all, because you must hate all to win Christ, including yourself. Hasse alles, denn du musst alles hassen, um Christus zu gewinnen, auch dein eigenes Leben. Tu dois tout détester parce que pour gagner le Christ, tu dois détester toute chose qui concerne ta vie. Amen. It means he's not living all for your sake, but for Christ's sake. Denn das bedeutet, dass du all die Dinge aufgibst, aber nicht für dich selbst, sondern für Christus. Ça signifie que tu quittes toute chose, mais pas pour toi-même, mais pour le Christ. And to hate all is not cutting your body, fighting your body, fighting yourself. It's choosing Christ. Und alles zu hassen bedeutet nicht, sich selbst zu ritzen oder gegen alles und jeden anzukämpfen, sondern es bedeutet, sich für Christus zu entscheiden und nur Christus zu sehen. Et de tout détester, ça signifie pas qu'on se déteste soi-même, mais ça signifie seulement qu'on choisit le Christ. It is choosing Christ and believing the finished work of Christ. Es geht darum, sich für Christus zu entscheiden und an sein fertiges Werk zu glauben. Donc tu dois choisir le Christ et son œuvre accomplie. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. And that includes saying no to anything flesh, including the natural family and friends. Und das beinhaltet auch Nein zu sagen zu allem Fleischlichen und zu der fleischlichen Familie und den fleischlichen Freunden. Et ça signifie aussi de dire non à la famille naturelle et les amis des tes amis anciens. Amen. Amen. You know, we do not leave them how the world lived them. We choose Christ. That's how. You know, the Lord that now lives inside us, he always separates us from things. Und wir verlassen diese Menschen nicht auf die Art und Weise, wie die Welt Menschen verlässt, sondern wir entscheiden uns für Christus und das wird automatisch eine Trennung erzeugen. Et nous, on ne quitte pas les gens la même façon comment le monde quitte leurs amis. Non, nous, on choisit, ou bien on quitte les gens and that's why we don't tell people to leave the family. We tell people to choose Christ. Und deswegen sagen wir auch niemanden, dass er seine Familie verlassen soll und Sachen packen soll, sondern wir sagen den Leuten, dass sie sich für Christus allein entscheiden sollen und nur Christus sehen sollen. Et c'est ça pourquoi on dit pas aux gens de quitter leur famille. Non, on leur dit qu'ils doivent choisir le Christ. Because leaving the natural family does not mean you choose Christ. Denn seine natürliche Familie zu verlassen bedeutet nicht, dass man sich gleichzeitig dann auch für Christus entscheidet. Parce que le fait que tu as quitté ta famille naturelle, ça signifie pas que tu choisis le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wants you to be able to accept him and live the life he wants you to live. Er möchte, dass du in der Lage bist, ihn zu akzeptieren und das Leben zu führen, das er für dich geplant hat. Et le Christ veut que tu sois capable à lui accepter et de vivre la vie qu'il a pour toi. Praise the Lord. Alleluia. And that you are able to accept him and live the life of what he called the truth. That is the true miracle. Und die Tatsache, dass du ihn akzeptieren kannst, um das Leben zu leben, was er in der Wahrheit möchte für dich, das ist das wahrhaftige Wunder. Et le fait que tu es capable à accepter le Christ et de vivre la vie qu'il a pour toi, c'est ça le vrai miracle. It means Christ Jesus' spirit is in your spirit, soul, and body. Das bedeutet, dass der Geist von Christus Jesus in deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele ist. Das signifie l'esprit de Christ est dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. And that is what heaven called miracle. Und das ist das, was der Himmel ein Wunder nennt. Et c'est ça ce que le ciel appelle un miracle. And that is what Satan cannot do. Und das ist das, wozu der Satan nicht in der Lage ist. Et c'est ça ce que le diable ne peut pas faire. Satan can perform miracles a lot. Denn der Satan kann auch Wunder vollbringen. Et tu dois savoir que le diable peut aussi faire des miracles. The only miracle he cannot perform is you being one with Christ Jesus. Das einzige Wunder, was er nicht vollbringen kann, ist die Tatsache, dass du eins mit Christus bist. Mais le miracle qu'il ne peut pas faire, c'est que tu es un avec Jésus-Christ. Amen. To choose Christ the Lord. Amen. Mm-hmm. Allow him to live in you and live through you. It's what Satan can never perform. Sich für Christus zu entscheiden und zuzulassen, dass er in dir und durch dich leben kann, ist etwas, was der Satan nicht nachmachen kann. Mm-hmm. Tu dois savoir que le diable ne peut pas te pousser à être un avec Jésus-Christ, que tu sois un avec Jésus-Christ, c'est ça c'est ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Amen. For everything to be Christ alone in your life. Dass alles Christus ist in deinem Leben. Que tout soit le Christ dans ta vie. His words, Satan can never perform. Ist das, was der Satan niemals vollbringen kann. Et c'est la seule chose que le diable peut jamais manifester. He can give children. Er kann Kinder geben. Il peut te donner des enfants. He can give money. Er kann Geld geben. Même l'argent. He can give fame. Er kann dir sogar Ruhm geben. Même le succès. He can, just name it. There's nothing he cannot give you here on earth. All das hier auf der Erde kann er dir geben. Donc, il peut te donner chaque chose ici sur terre. Except the true, only true salvation. Aber die einzig wahrhaftige Errettung kann er dir nicht geben. Sauf le seul vrai salut. We were in James 2. Let's go to James 2, please. Wir lesen Jakobus 2. Va lire Jacques 2. Praise the Lord. Halleluja. James 2, verse 19. Jakobus 2, verse 19. Jacques 2, verset 19. He said, "Thou believest that there is one God, that doeth well. The devil also believe and tremble." Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Hey. You know, so many times I have heard from the Muslim especially, there's only one God. Ich habe schon sehr oft von Muslimen beispielsweise gehört, dass es nur einen Gott gibt. Et il y a beaucoup de musulmans qui disent qu'il y a seulement un seul Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people are happy when they, when they hear that people even say anything, mention God. Well, you know, for me, I just, it seems I'm the only one that is not happy. Because I don't even see it as anything. Until you are after the truth, what Christ called the truth. Amen. Und scheint so, als ob Menschen sogar zufrieden sind oder glücklich sind, wenn der Name Gott erwähnt wird. Als ob es was Positives ist, Gott überall zu erwähnen. Und scheint so, wäre ich die Einzige, die ein Problem damit hat, wenn Gott erwähnt wird, weil es mir nicht um Gott geht, sondern um die Wahrheit. Et ça semble comme si c'est quelque chose, oui. Bien quand quelqu'un parle de Dieu, mais pour moi, c'est pas, je peux pas le prendre au sérieux parce que tant qu'une personne n'est pas, il ne poursuit pas la vérité, je ne peux pas prendre ses paroles sérieux. In verse 19, he said, "Thou believest that there is one God. You believe." We talk about belief some minutes ago. Amen. Mm-hmm. Believe. To believe. What do you believe? Until it is the finished work of Christ, you are nowhere. Und wir haben vor kurzem über Glauben gesprochen. Wir lesen hier, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es. Das heißt, es geht darum, woran glaubst du? Et on vient de parler aussi de croire quelque chose, d'avoir la foi, mais verset 19, nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et le monde le croit aussi et il tremble dans sa montre. De croire seulement quelque chose, ce n'est pas suffisant. Tu dois croire l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Amen. The difference is not I believe in God. Der Unterschied besteht nicht darin, dass du sagst, ich glaube an Gott. Et la différence n'est pas que tu dis que oui, tu crois en Dieu. You know when religious people just hear that, they are so, you know, they are almost jumping up and rejoicing. If somebody is saying, I believe in God. Mm-hmm. You are not different. He said, thou believer that there is one God that doeth well. The devils also believe and tremble. Der religiöse Menschen würden sich freuen, wenn du aus deinem Mund sagst, ich glaube an Gott. Aber inwieweit macht das einen Unterschied zu den Dämonen, die auch an Gott glauben? Et oui, les gens religieux se réjouissent quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, mais ça c'est rien. Are you getting it? Satan believed there is one God, and that one God is not him. But he refused to submit to that one God. Also Satan und die Dämonen glauben auch, dass es einen Gott gibt, und er weiß, dass er nicht dieser Gott ist. Aber dennoch weigert er sich diesem Gott unterzuordnen. Et même le diable, il est conscient du fait qu'il y a un seul Dieu et mais le problème, et puis il sait aussi que ce n'est pas lui, mais le problème est qu'il ne veut pas se soumettre à cet Dieu. Are they different from Satan to the people everywhere? They will believe, oh no, they will even believe they have Jesus Christ. Amen. Mm-hmm. They will mention Jesus, I bet, do they submit to him? Und sind diese Menschen, die an einen Gott glauben, oder das, die an einen Gott glauben, heute so viel anders als der Satan und die Dämonen? Denn sie, selbst wenn sie zum Beispiel Jesus erwähnen oder den Namen Jesus erwähnen, macht sie das so viel anders als Satan, weil sie sich dem wahrhaftigen Gott überhaupt nicht unterordnen wollen. Et la question est, est-ce que les gens sont vraiment différents au diable? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu ou bien même de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas prêts à se soumettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, Revelation 3. He knocked and we opened. In Offenbarung 3 haben wir gelesen, er klopft an und wir haben aufgemacht. Et dans Apocalypse 3, il nous dit encore qu'il frappe à nos portes et nous on a ouvert la porte pour lui. Amen. Amen. That we are able to open to him, to come in, is the miracle that Satan cannot perform. Dass wir in der Lage waren, für Christus die Tür zu öffnen, ist das Wunder, das der Satan nicht vollbringen kann. Le fait que nous avons été capables à ouvrir la porte pour Jésus-Christ, c'est le seul miracle que le diable ne peut pas faire. Amen. Amen. And that is our signs and wonders. Das sind unsere Zeichen und Wunder. Et c'est ça nos signes et miracles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Just like Jesus was one with his Father. Genauso wie Jesus eins war mit seinem Vater. Et la même façon comment le Christ a été un avec son Père. We are today one with our Father, Christ Jesus. Genauso sind wir heute eins mit unserem Vater, Christus Jesus. C'est la même façon comment nous sommes un avec notre Père Jésus Christ. Amen. Amen. And this is the only way. And this is the only way to say no to Satan. Und das ist der einzige Weg, um dem Teufel die Tür vor die Nase zu schlagen. Et ça, c'est la seule façon comment tu peux dire non au diable. Amen. Amen. To choose the only true God. Sich für den einzig wahrhaftigen Gott zu entscheiden. Que tu choisis le seul vrai Dieu. Amen. Amen. That it is the only way to say no to Satan. Das ist der einzige Weg, um Nein zu Satan zu sagen. Ça, c'est la seule façon comment tu peux dire non au diable. And that is what man and you know, that and it's a great miracle. And that is what man and religion can never see as miracle. Und diese Tatsache ist ein großes Wunder, aber das ist das, was der Mensch und die Religion nicht als Wunder ansehen können. Et cette chose est un grand miracle, mais la religion et l'homme ne peut pas le voir comme un miracle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Just like they will not see our name written in heaven as miracle today. Genauso wie sie die Tatsache, dass der Name im Buch des Lebens geschrieben steht, nicht als Wunder sehen würden. La même façon comment les gens religieux ne vont pas voir le fait que nos noms sont écrits au rang des cieux comme miracle. Our faith is choosing Christ the Lord alone. Unser Glaube besteht darin, sich für Christus Jesus allein zu entscheiden. Dans notre foi, il s'agit de choisir Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. Choosing Christ, the Lord alone, is how all the doors are shut against Satan. Und sich für Christus, or towards Satan. Und sich für Christus allein zu entscheiden, ist die Art und Weise, wie alle Türen für den Teufel geschlossen bleiben und geschlossen werden. Mm. Et oui, le fait que tu choisis seulement Jésus-Christ, c'est la seule façon comment tu peux fermer la porte pour que le diable n'entre plus dans ta vie. As saying, you know, and choosing Christ means remember his finished work. That is how you choose him. Sich für Christus zu entscheiden bedeutet, sich an sein fertiges Werk zu erinnern. You. So entscheidest du dich für Christus. Remember his finished work for you. Erinnere dich an sein fertiges Werk für dich persönlich. Donc, rappelle-toi à son œuvre accomplie pour toi. Amen. C'est ça, la façon comment tu choisis Jésus-Christ. And that is how all the doors are shut to where Satan. Und auf diese Weise werden alle Türen für den Satan geschlossen. Et c'est la façon James 4, please. Tu fermes la porte pour le diable. James 4, verse 7. Wir lesen Jakobus 4, Vers 7. On va lire Jacques 4, verset 7. It says, submit yourself therefore to God. That's how you resist the devil. And he will flee from you. Remember the finished work of Christ Jesus for you. Mm-hmm. Yeah, not he came to die for the whole world, but for you. Mm-hmm. So unterwirft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht vor euch. Mm-hmm. Erinnere dich an sein fertiges Werk für dich persönlich, denn ist nicht für die ganze. Doch, ist für dich persönlich gestorben. Ist für dich persönlich gekommen. Mm-hmm. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc tu dois comprendre que Jésus-Christ a accompli son œuvre pour toi. Ne vois pas le fait qu'il est venu pour tout le monde. Non, mais qu'il est venu pour toi, personnellement. Amen. Amen. Our choice is very important. Unsere Wahl ist sehr wichtig. Et nos choix sont très importants. Oh, do you know our five senses always know who we choose? Und unseren fünf Sinnen ist bewusst, wofür wir uns entscheiden. Et nos cinq sens sont conscients pour qui on choisit. Your five senses can see who you choose, Christ or Satan. They pay attention to you. Deine fünf Sinne können bereits erahnen, wofür du dich entscheidest, ob für den Christus oder für den Satan. Tes cinq sens peuvent voir qui tu choisis, si c'est le diable ou le Christ. Everything reacts to our choice. Everything. Denn alles réagit en Bezug auf unsere Entscheidung. Parce que chaque chose réagit à nos décisions. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Everything reacts to what we hate, what we love, what we desire, what we value. Everything. Your body is going to react to what you hate. Is it Christ or Satan? Is it the truth or the lies outside there? They are going to react and obey one of them. Deine Entscheidung wird eine Reaktion hervorrufen. Dein Körper wird reagieren. Deine Gedanken werden reagieren, wenn du dich für Christus oder für den Satan entscheidest. Parce que tu dois savoir que ton corps réagit toujours à toutes tes décisions, tes désirs, tout ce que tu poursuis. Donc tes cinq sens sont conscients de tes choix. The Bible said heaven reacts to our choice, our decision. Und die Bibel sagt, dass auch der Himmel reagiert, wenn wir eine Entscheidung treffen. Et la Bible nous dit que même le royaume des cieux réagit à nos décisions. In Matthew 16, quickly go to Matthew 16, please. Lisez Matthieu 16. On va lire Matthieu 17. 16. On va lire Matthieu 16. Verse 18 and 19, Matthew 16. Look at what Jesus said to Peter here. Matthew 16, verse 18 and 19. Matthew 16, verse 18 and 19. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And what's just because of just one revelation? How much more the revelation that you know today? Are you getting it? And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Heaven react to you. They obey you. Heaven obey you. Und all diese Dinge, die Jesus hier ab Vers 18 sagt, die sagt er aufgrund dieser einen Offenbarung, die Petrus vorher ausgesprochen hat. Und es zeigt uns, dass der Himmel reagiert, sobald wir irgendwas sagen, sobald etwas passiert, sobald wir eine Entscheidung treffen, dass es eine Reaktion hervorruft. Et à tout ce que Jésus-Christ dit ici dans verset 18 et 19 à Pierre, c'est grâce à la révélation que Pierre avait. Et oui, on doit aussi savoir que le royaume de Dieu réagit à toutes nos décisions, à tous nos choix et même à tout ce qu'on dit. Amen. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be lost in heaven. It's also, you know, if you go to Matthew 18, since we are very close to that very place, look at Matthew 18 also. Begin to Matthäus 18. Matthew 18, verse 18. He said, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall lose on earth shall be loosed in heaven. Heaven obey us. Is that not wonderful? Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das heißt, der Himmel gehorcht uns. Verset 18, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ça montre aussi que le ciel, ça nous obéit. Amen. Amen. Heaven obey us if we continue to choose Christ Jesus. Der Himmel gehorcht uns, solange wir uns weiterhin für Jesus entscheiden. Et le ciel nous obéit tant qu'on continue à choisir Jésus Christ. Heaven back us once we continue to choose Christ Jesus. Und der Himmel steht hinter uns, solange wir uns weiterhin für Christus Jesus entscheiden. Le ciel nous soutient tant qu'on choisit Jésus Christ. Amen. Our choice. Amen. No decision. Amen. Amen. What we hate, what we love, what we desire, what we value. Amen. Amen. Is it Christ alone? Or we value things like them? Was wir lieben, was wir hassen, was wir uns wünschen. Ist das alles Christus? Oder sind das dieselben Dinge wie die Menschen dieser Welt? Tout ce qu'on aime, on déteste, on désire, on apprécie. Est-ce que c'est seulement le Christ ou bien ce sont les mêmes choses comme Amen. Amen. Sickness and disease, they know what you desire. Selbst Krankheiten, die wissen, was dein Wunsch ist. Et même les maladies sont conscients de choses que tu désires. They react to your choice of love. Und ob sie reagieren darauf, in Bezug auf die Entscheidung, die du triffst, in Bezug auf die Liebe. Et auf was du liebst. Les maladies, ils réagissent aussi sur ce que tu aimes. They react to your choice of value. Oder das, was du begehrst, das, was du wertschätzt. Ils réagissent aussi à ce que tu désires, ce que tu apprécies. Amen. Amen. Again, all sicknesses and diseases, they react to our choice. Und die Krankheiten, die reagieren in Bezug auf unsere Wahl. Et tous les maladies réagissent aussi à nos choix. We invite things through our choices. Und durch die Wahl, die wir treffen, laden wir auch gewisse Dinge zu uns ein. Et à travers nos choix, on invite aussi des choses. Amen. Amen. Well, you know what you hate, what you love, what you value, what you desire, your motive. What you call things, you invite things through them. If they are Christ or Satan. Durch das, was du liebst, durch das, was du hast, durch das, was du begierst, durch das, was dein Wunsch ist, rufst du Dinge in dein Leben hervor, ob es von Christus ist oder von Satan. Donc à travers tes choix, tes désirs, à travers ce que tu détestes, tu invites soit le diable ou le Christ. Those you still call your family. Those you call your brothers and sisters, your friends. Are you getting it? Though you still see as part of you. You know, they everything we are to them. Durch die Menschen, die du immer noch als deine Familie siehst, die Menschen, die du immer noch als deine Freunde siehst, die Menschen, die mit dir noch zu tun haben, mit denen du Kontakt hast, all das bringt eine Reaktion hervor. Et à travers les gens que tu vois toujours comme ta famille et tes amis, tu invites soit le diable ou le Christ. Amen. Nothing is as powerful as our choice. Denn nichts ist so kraftvoll wie unsere Entscheidung. Parce que rien est plus puissant que nos décisions. In everything, we can only choose two things, Christ or Satan. Und in allem können wir uns nur für zwei Dinge entscheiden, entweder für Christus oder für den Satan. Et en tout, on peut choisir seulement deux choses, non, une chose, soit le diable ou le Christ. Again, Deuteronomy 30. Let's go there, please. Amen. He said, you choose. To choose. Your choice. Amen. Because there are only two. There are only two. You are going to choose one. Praise the Lord. Amen. He said from verse 19, I call heaven and earth to record this day against you. That I have set before you life and death. Two, only two things. You see it in there. Amen. Blessing and cursing. Therefore, choose life. That both thou and your seed may live. Praise the Lord. Amen. He said, choose life and not death. Leben und Tod, und wir sollen uns für das Leben entscheiden.